Grüß Gott, Kinder. Eigentlich gibt's doch gar keinen Zweifel, dass der Meister Eder seinen Pumuckl so ins Herz geschlossen hat, dass der kleine Kobold letzten Endes immer alles durchsetzt, was er will. Zwar brummt der Meister Eder oft, aber dann gibt er schließlich doch nach. Nur diesmal wollte er einmal nicht nachgeben, sondern endlich einmal einen Abend allein mit seinen Freunden verbringen. Die Freunde von Meister Eder, das sind ein paar Handwerker aus der Umgebung, mit denen er ab und zu mal Karten spielt. Dabei spielen sie immer um Geld, das aber nicht der Gewinner einsteckt, sondern das in eine Kasse kommt. Und wenn genug Geld beisammen ist, dann gibt's davon ein gutes gemeinsames Abendessen mit Bier und allem drum und dran. Und jetzt war die Kasse wieder einmal gefüllt und der Schlosser, der sie sozusagen verwaltet, ist zum Eder gekommen und hat gesagt... Weißt, Eder, ich hab mir gedacht, wir kaufen uns das mal ein Spunfackel. Jawohl. Und unser Wirt drüben, der brotzt uns. Oh, nicht schlecht. Der macht uns nachher also ganz prima Kartoffelknödel, macht uns der dazu, weißt? Keine solchen, wo man das Fenster damit einschmeißen kann. Ja. So also ganz leichte, lockere, der Kodes. Ja, das mag ich gern. Ja, du, das ja. ist gar keine schlechte Idee. Okay, sagst du. Da bin ich ganz dabei. Ja. Ja, und wann steigt noch die Geschichte? Naja, ich guck mir denken, morgen auf die Nacht. Morgen abends. Ja, da haben wir alle Zeit. Ja. Der Wirt hat das Nebenzimmer morgen auch gerade frei. So. Also wenn du da auch kannst... Ja, freilich kann ich morgen Abend. Gut, also nachher ist Fest ausgemacht, morgen auf die Nacht um halb acht. Ja, ist gut. Ich freue mich drauf. Ja, meinst du? Ein Spofackel habe ich schon, weiß Gott, wie lange nicht mehr gegessen. Ja. Ah, das ist was ganz Delikates. Ja, also nachher, servus, bis morgen, gell? Ja, also ist gut. Für die Gott dabei. Natürlich hat der Pumuckl das Gespräch mit angehört und kaum war der Schlosser bei der Tür draußen, sprang der kleine Kerl mit einem Satz auf die Hobelbank und verkündete... Oh, ich will auch sowas essen, sowas Delikaterhaftes. So? Jawohl, ich habe nämlich noch nie einen Spunfackel gegessen. Was ist das eigentlich? Ein Spunfackel? Ja. Das ist ein Spanferkel. Ein Späneferkel? Ui, das ist ja großartig, ja. Wo ich Hobelspäne doch so gerne habe. Da werden mir Ferkelspäne ganz besonders gut schmecken, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das was für einen Koboldsmorgen ist. Doch, das ist schon... Schau, dir bleiben im Moment die Späne von dem Ferkel im Hals stecken. Nein, die beiß ich ja erst. So? Aber warum sagst du Fackel zum Ferkel? Und was ist das eigentlich, ein Ferkel? Geh zu. Das weißt du. Was? Ein Ferkel ist ein kleines Schwein. Aha, ja. Ein kleines Späneschwein also, das ja. ist sehr schön. Ein Schokoladeschwein wäre mir zwar lieber, aber, so. Aber mit dir esse ich auch ein Späneschwein. Nein, mein Lieber, da bleibst du schön stark daheim. Nein, da bleibe ich nicht daheim. Doch. Und schön stark schon gar nicht, da gehe ich nämlich ganz laut mit. Ja, das ging mir gerade noch ab, das kommt gar nicht in Frage. Wieso? Da darfst ja du den ganzen Abend Faxen machen und ich hätte überhaupt keine Ruhe. Ich mache keine Faxen, ich esse Späne Haxen. Das reimt sich wieder. Pumuckl, gib einmal Obacht. Ja? Ich bring dir ein Stickel davon mit heim. Oh nein, aber an dem Abend, da geh ich allein fort, dass du das weißt. Ich mag mich gerade von denen Leuten nicht auslachen lassen, weil die da alleweil meinen, ich bin. Bloß, weil du wieder was angestellt hast, was ich vertuschen also muss. Ich verspreche dir, dass die dich nicht auslachen werden. Und wenn sie dich auslachen, dann... Hui! Dann werden die was erleben. Dann werde ich nämlich... Dann mache ich nämlich... Ja, das ist genau das, was ich alles nicht will. Du bleibst daheim, basta. Ja, ich bleib nicht daheim, basta. Du bleibst daheim. Das wäre ja gelacht, wenn ich als alter Jungsein nicht einmal allein ausgedürfen. Und es wäre noch mehr gelacht, wenn ich einmal nicht mitgehen dürfte. Ich bin ein Mitgeh-Kobold, jawohl. Nein, in dem Fall bist du ein daheimbleib-Kobold. Du, wenn du dich so aufhörst, dann sperre ich dich gleich in die Schublade und lass dich nimmer raus. Wenn man jemanden in die Schublade sperren will, dann muss man ihn erst mal haben. Ja, den jemand, den habe ich gleich. Nein, ja. Die haben nämlich längere Füße und längere Arme. Nein, nicht. So, mein Lieber. Da siehst du, da habe ich dich schon. Mich aus. Ja, freilich. Ich verspreche alles. Nicht in die Schublade. Ich bleib daheim. Na also. Allein. Und wein. Das Weinen kannst du dir sparen. Wieso? Ich bin ein armer Daheimbleibe-Pumuckl. Bleibst oder nicht? Ja, ich bleibe. Lass mich aus. Also gut. Und wenn brav bist, dann bring ich dir was mit von dem Spofackel und sogar einen Schluck Bier kriegst. Von mir nachher noch dazu spendiert. Zwei Schlucke. Zwei, also schön. Zwei. Von mir aus auch zwei. Ja, oder vielleicht drei. Nein. Es sah also zunächst so aus, als ginge alles gut. Der Meister Eder ist am nächsten Abend allein weggegangen und der Pumuckl allein zu Hause geblieben. Natürlich hatte der Meister alle Fenster und alle Türen gut verschlossen, damit er auch sicher war, dass der Kobold nicht doch noch plötzlich nachgesaust kommt. Denn der Weg zu der Wirtschaft ist dem Pumuckl nicht unbekannt. Der Pumuckl blieb in nicht gerade rosiger Laune zurück. Er saß in seiner Schaukel und beschäftigte sich damit, ein Gedicht zu machen, in dem er sich so richtig selber leid tun konnte. Einsam sitz ich in der Schaukel, die Welt ist traurig und voll Gaukel. Voll Gaukel. Die Träne rinnt über die Nase, sie füllen schon ne Blumenvase. Blumenvase voller Tränen. Und während andere Spanschwein essen, bin ich ganz und gar vergessen. Ganz und gar. Mögen andere satt und dick sein, ich krieg nichts vom schönen Spanschwein. Nur weinen ist ja sehr schön, aber langweilig, wenn es keiner hört. Da muss ich mal was anderes tun. Man muss sich mal richtig in die Späne blasen, dass sie so rumfliegen. Das mach ich jetzt mal, ja. Ui, das ist mir eine in den Hals gegangen. Das ist scheußlich. Ich glaube, ich spiele lieber Nägel herumwerfen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Oder soll ich vielleicht lieber Wasserhahn aufdrehen spielen? Nein, nein, nein, ich weiß noch was Besseres. Ich hüpfe in die Wohnung hinauf und spiele in den Sachen herumstöbern. Ja, das ist schön. Das ist ein sehr gutes Spiel. Der Pumuckl war zunächst also recht eifrig beschäftigt. Wenn auch diese Beschäftigung nicht ganz im Sinne von Meister Eder war, so stellte er beim Herumstöbern jedenfalls nicht allzu viel an, höchstens, dass für die nächsten Tage eben nichts mehr an seinem Platz war. Inzwischen war Meister Eder bei seinen Freunden angekommen. Alle waren bereits versammelt und bester Laune warteten sie auf das Essen. Der Wirt kam mit glitzernden Äuglein aus der Küche und verkündete: Mei, so was Gutes habt ihr überhaupt noch nie gegessen. Das sag ich euch. Aber es dauert nur ein bisschen. Es ist noch nicht ganz durch. Also, meine Frau bringt dann die Sauce ein Geschmackerl hier zum Tapperessen. Ja, lass ihn schon da werden. Wie lange dauert es denn noch? Oh, so 20 Minuten. Es war doch größer, das Vieh, als wir gedacht haben. So, was? Nur 20 Minuten? Ja, hast du so Hunger, jeder? Nein, am Hunger liegt's nicht. Aber spät wird's halt. Na, das kann doch dir wurscht sein. Ist ja nicht daheim bei dir, der nach dir schreit, oder? Ich hab's ihre Ahnung. Aber ich hab ja gut zugesperrt. Der Meister Eder hat zwar Fenster und Türen gut zugesperrt, aber er hat nicht mit den Zufällen gerechnet, die es ebenso manchmal im Leben gibt. Namentlich, wenn man einen Kobold hat. Nachdem der kleine Kerl genug herumgestöbert hatte, ist er auf das Radio gestoßen. Schon tausendmal hat er gesehen, auf welchen Knopf man drücken muss, damit das Ding Stimmen oder Musik von sich gibt. Geh runter, du dummer Knopf, oder ich spring drauf mit beiden Füßen. So ist gut, ja. Es gibt auch ein feines Licht. So, und jetzt fang schon an zu reden, komm. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Ui, den Knopf ein bisschen hindrehen. So, jetzt Knopf ein bisschen herdrehen. Halt. Ja, schöne Musik. Sehr schön. Ui, Menschen singen schön. Also ich weiß nicht, ich glaube, der in dem Kasten da drin, der singt falsch. Ich muss mal einen anderen suchen, der richtiger singt, damit es ein bisschen besser zu meiner Stimme passt. Jetzt muss ich mal gucken, ob da nicht vielleicht... Naja, das ist auch nichts. Ja, das ist das Richtige. Für Pumuckls Ohren mag das recht schön geklungen haben, aber für jemand, der gerade draußen im Hof in die Nähe der Werkstatt kam, musste es schauerlich klingen. Und es kam jemand in die Nähe, nämlich das Hausmeister-Ehepaar vom Vorderhaus, das gerade heimging. Du, was tut denn da so? Ich weiß nicht. Das kommt doch aus der Werkstatt vom Eder. Ja, bei mir, da brennt aber nirgends ein Licht. Muss nehmen daheim. Das muss woanders herkommen. Nein, nein, das kommt daher. Du wart, ich horch einmal an der Tür. Ja, du, das kommt von da drin. Da muss irgendein Fisch eingesperrt sein. Nein, nein, nein, nein, das muss aus dem Radio kommen. Da ist ja eine Musi dabei. Ja schon, aber das andere, da muss jemandem was wehtun. Horch du. Ja, komisch ist schon. Aber das geht uns nicht so. Komm, geh mal. Was heißt, das geht uns nicht so? So passieren allweil die Unglücke, weil jeder sagt, das geht uns nicht so. Ja, was sollst du denn dagegen machen? Nachschauen. Frau Blocherer, die ab und zu bei einem Putz, die hat doch einen Schlüssel. Ja, wir können doch nicht einfach da reingehen. Na, hör doch, wie das tut. Außerdem sind wir nachher zu dritt und da haben wir einen Zeichen. Also ich hole einen Schlüssel. Da kannst du jetzt sagen, was du willst. So kam es, dass die Werkstatt aufgeschlossen wurde und der Pumuckl die günstige Gelegenheit wahrnahm und mit einem Satz ins Freie sprang. Das Radio spielte weiter, aber das Jaulen vom Pumuckl hörte damit natürlich schlagartig auf. Das Hausmeister-Ehepaar und Frau Blocherer standen vor dem vor sich hindudelnden Radio. Da, das Radio, das spielt ganz allein. Ja, aber da war doch zuerst noch was anderes. Das hat ganz anders da. Da werden sie halt zuerst ein anderes Stück gespielt haben. Das hat halt ein bisschen kalt in dem leeren Raum, das ist alles. Aber was sagen wir jetzt zu jeder, dass wir da einfach in seine Wohnung gegangen sind? Der soll doch froh sein, dass wir ihm das Radio austraut haben. Kostet ja alles so Geld, ne? Ja, nachher draus jetzt aber raus. Und jetzt gingen wir. Ja, gehen wir. Sind wir froh, dass es nichts Schlimmes war. Der Pumuckl ist natürlich schnurstracks in die Wirtschaft gerannt und ist gerade hingekommen, als das Essen serviert wurde. Der ahnungslose Meister Eder nahm sich eben zwei dampfende Knödel aus der Schüssel. Mmh, das ist ein Anblick. Den lass ich mir gefallen. Hey, wer zog deiner Frau einen schönen Gruß? Also wunderbar, was das macht. Extra gut für euch. Ja, lasst es euch schmecken und miteinander. Ah, ja, das brauchst du uns nicht zweimal sagen. Guten. Hoppla. Ja, jeder, nicht mit den Knödeln schießen. Zum Essen sind sie da. Ja, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ja, was ist das? Der Knödel ist mir einfach davor gekupft. Mei, das frische Tisch durchschaut. Ja, Essen sollte man halt gelernt haben, gell? Ja. Ja, Herrschaftszeiten. Ja, mein Knödel. Jetzt ist am Schluss noch auch der Knödel davon. Ja, das kommt davon, wie man gescheit daherricht. Ein bisschen Gummiknödel sind sie ja schon. Aber die Spufäcker, hervorragend ist das alles. So zart. Ja, schon. Ja, Herrschaft. Hey. Hab ich den heute lauter Dame. Jetzt fällt mir noch das Steak auch aus der Hand. Sowas. Resi, geh bitte, bring uns mal ein frisches Steak. Ja, gleich, Eder. Kannst du den Satz schnell sagen, die Kellnerin hat's Besteck spät bestellt. Na, warum denn nicht? Die Kellnerin hat's Besteck spät bestellt. Jetzt kurz nicht. Herr Herrschaft, zeig noch einmal. Was ist denn deswegen das? Brauchst du nicht gleich das Glas umschmeißen. Ach, ist ja wahr, mir direkt über die Hosen. Oh. Weil Bier nicht viel pappert. Oh, ja, ich bin ja gar nicht an das Glasl hingekommen. So. Ja, du hast ja so ausgeschlagen, dass habe ich gefallen ist. Ich? Ja. Aha, ich bin ja einen Meter weit weg wieder von, gell? Okay, streit's nicht. Resi, bring es dem Herrn eine frische Halbe. Wir haben's ja. Ja, das sag ich auch. Also von allein fällt nichts runter, nicht? Das ist ein Bierglasl schon gar nicht. Ja, ja, wenn ich das aber da sag. Ja, ist denn wirklich niemand an das Bierglasl hingekommen? Ja, also ich bestimmt nicht. Ich auch nicht. Wenn ihr nicht sicher wisst, dass es nicht gewesen sein kann. Wer kann es nicht gewesen sein? Er oder ich? Ich kannst du nicht gewesen sein. Von dir redet ja auch keiner. Ja, lass es gut sein. Gebt mir ein Knödel her. Ja, das ist ein Knödel. Hey, ist der Knödel rollt über den Tisch. Ja, schauen wir den heute alle tappen. Also, sowas habe ich da noch nie erlebt. Jetzt gibt es für mich keinen Zweifel mehr. Der ist mir rausgekommen. Ja, das ist halt schon das zweite Mal, dass das Besteck auskommt, Eder. Nein, ich meine ja nicht das Besteck. Resi, der Eder hat das Besteck spät bestellt. Jetzt ist schon bald an jeden von uns der Knie ausgekommen. Ich muss jetzt schon schnell heimgehen, nachschauen. Geh, wir sind ja mit dem Essen noch gar nicht fertig. Nein, das muss ich wissen, ob er daheim ist oder nicht. Aber wer sollte daheim sein? Hast du am Such? Nein, ich habe ja alles zugesperrt und trotzdem... Geh zu, Eder, bei dir stellt ja, doch keiner was. Na. Ich sag euch, das ist kein Zufall, dass uns da und alles runterfällt. Ich geh schnell heim. Ja, das verstehe ich nicht. Ja. Wenn uns was runterfällt, nachher musst du da nicht heim. Hast du vielleicht eine Gabe, die du mein Hals herkommst? Da müsst ihr nicht mehr runterfallen. Nein, das versteht ihr nicht. Also, ich bin gleich wieder da. Eder! Ja, ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder. Ja. Was ist denn? Jetzt sagt's einmal, versteht ihr das? Nein. Also überhaupt nicht. Nein, das stimmt nicht. Geht heim, weil uns Knödeln unterfallen? Sowas. Resi, nur heute. Nun, wer nichts vom Pumuckl weiß, kann das Weggehen vom Eder auch nicht verstehen. Aber wer, so wie wir, Bescheid weiß, der versteht den Meister Eder gut. Er musste unbedingt wissen, ob der Kobold ausgekommen war. Der Pumuckl, der natürlich an dem Knödel hinunterwerfen großes Vergnügen fand, hatte sich einen Augenblick überlegt, ob er schnell mit dem Meister Eder heimsausen sollte. Aber er war gerade dabei, ein Stückchen Spanferkel in seinem Mund verschwinden zu lassen. Und das war so gut, dass er sich lieber inzwischen satt essen wollte. Heimgehen konnte er ja immer noch, nicht wahr? Also, der Meister Eder schloss seine Werkstatt auf. So, da waren wir jetzt. Also, zugesperrt ist noch alles. Fenster sind zu, die Tür ist versperrt. Der hat ja gar nicht rausgekommen, der Pumuckl. Was so was Blöds, dass ich heimgerinnt bin. Was die jetzt von mir denken. Ja, man wird halt so, wie man einen Kobold hat. Pumuckl! Pumuckl! Ah, vielleicht schlaft er noch in sein Bett. Nein, das ist leer. Ja, Pumuckl, versteck dich nicht. Ich muss wissen, ob du daheim bist oder nicht. Schau her, uns fallen doch da und die Knödel runter. Pumuckl! Herr Eder! Was ist denn los? Herr Eder! Was? Ja, gerade habe ich gesehen, dass bei einer offen ist. Ja? Ich wollte einen bloß sagen, dass wir bei einer Einbrucher was sind. Was Einbrucher? Ja, ein Radio hat er so laut gespielt, den haben wir angetragen. Was? Sie haben? Ja. Sie, das hat sich angehört von draußen, als ob ein Viech bei einer eingesperrt gewesen war. Okay. Sind's nicht besser. Ja. Aber ich hab den Schlüssel bei der Frau Blocherer geholt und dann sind wir alle drei rein. Ja, nachher wundert mich gar nichts mehr. Wieso denn? Was ist denn los? Weg ist er. Sie, Herr Eder. Was? Wir haben von nichts weggenommen. Dafür haben wir Zeit. Ja, ja. Wir sind bloß rein und haben einen Radio zugetragen. Nein, so hab ich's ja nicht gemeint. Ja, was ist denn nachher weg? Ah, nix ist weg. Ja, aber zuerst haben sie gesagt, das ist was weg. Nein, sie kennen ja nichts dafür. Wofür kann ich nichts? Dass er ausgekommen ist. Ja, wer denn? Der Pumuckl, wenn sie es schon wissen wollen. Also war doch eine Viecherin. Ja, das... Mei, das tut mir leid, dass das ausgekommen ist. Was war's denn für ein Viech? Was, eine kleine Katze? Nein. Eine Maus. Was, eine Maus? Ja. Ja, um Himmels Willen. Und die ist ausgekommen. Ja. Na, hoffentlich läuft sie uns nicht ins Vorderhaus rein. Keine Angst. Ins Wirtshaus ist gelaufen. Aber den pfeife ich heim. Das sag ich Ihnen. Der Hausmeisterin blieb die Luft weg. Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte. Aber sie hatte auch keine Zeit mehr zu fragen. Der gute Eder war nämlich zu allem entschlossen und drängte sie einfach zur Tür hinaus. Ihm war es jetzt auch egal, was seine Freunde denken würden. Auf der Stelle musste der Pumuckl nach Hause geschickt werden. Im Eilmarsch ging Eder zu seinen Stammtischbrüdern zurück. Ah, da bist du ja wieder, Eder. Jetzt hör auf dich her. Ja, jetzt sag einmal, was war denn eigentlich jetzt los? He? Warum bist du jetzt gefahren? Ja, wir haben das alle miteinander verstanden. Ja, ist in meiner Abwesenheit noch was runtergefallen. Da redet man nicht drüber. Dresi bringt uns nur eine neue Schüssel mit Knödel. Ich glaube, nach dem Essen dürfen wir uns alle miteinander chemisch reinigen. Also ist er da. Ja, wer? Wer? Seid stark. Lass mich jetzt machen. Und wir können die zweite Portion Knödel in Ruhe essen. Wetten, dass dann gar nichts mehr runterfällt? Ja, der Eder ist unter die Zauberer gegangen. Ja, ja, ja. Also bitte, also fang nur mit der Vorstellung an. Aui, au, was zwickst du mit dem Schorsch? Ich hab dich da nicht zwickt. Pumuckl, augenblicklich erst auf und gehst heim. Wen meinst du denn jetzt? Ich, was da zu uns nicht sagen, wir sollen heimgehen. Du hast mir versprochen, dass du daheim bleibst. Wenn du nicht sofort gehst, sperre die 5 Tage in Schubladen, verstanden? Ja, mit wem redst du nieder? Mit dem Kobold, der unsere Gnädel allebei runterschmeißt. Mit dem Kobold. Ja, der Kobold hat... Oh, ja, Kobold. Ja, Eder, du bist ein Viech. Einmalig. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ihr meint das ernst. Ich mach dir jetzt die Tierartung. Und zwar schleimigst. Das ist deine einzige Chance. Wir leben dann das aus mit unserer Freundschaft. Ja, jetzt hör mal wieder auf, Eder. Wir glauben das ja schon. Jetzt steht er tatsächlich auf und macht dir auf. Na stopp. Ja, ich sehe dich schon. Geh nur zu. Lauf zu. Die Tür habe ich angelegt lassen. Nein, kommst du mal. So. Ja, was ist denn das? Ja, was? Jetzt haben wir uns Ruhe. Also das mit den Schubladen hat gewirkt. War ja gelacht, wenn man da nicht ein Machtwort sprechen kann. Nein, jeder. Jetzt beruhigt dich noch wieder. Ja, ja. Du hast eine gute Vorstellung, die du gegeben hast. So, Resi, Resi. Und jetzt her mit den Gnädeln. Jetzt fällt keiner mehr runter. Ja, ich hab schon. Ja. Oh, oh, oh, mit den Gnädeln. Das ist aber so, wirklich. Du hast ja die ganze Schüssel voll. Das ist meine schöne Gnädel. Ja, ja, gibt's. Sowas. Ist das möglich? Ja, du mein Gnädel. Jetzt war deine ganze Vorstellung... Umsonst. Ja, nein, die war nicht umsonst. Die Gnädel hat die Resi schon selber fallen lassen. Ja, und du vorhin, dein Stecker. Ja, Kinder, auch ein Kobold ist nicht an allem schuld. Die Schüssel ist der Kellnerin wirklich selber ausgerutscht. Schade, dass der Pumuckl das nicht erlebt hat. Er hätte sich bestimmt darüber gefreut. So aber schlich der wortbrüchige kleine Kerl in die Werkstatt. Er machte um alle Schubladen einen großen Bogen und setzte sich in seine Schaukel. Und weil der Mond zum Fenster hereinschien, dichtete er. Da bin ich nun allein zu Haus, der Mond sieht wie ein Knödel aus, und wär er nicht am Himmel droben, ich stupste ihn, er läg am Boden. Ich stupste alles groß und klein, die Sterne und das Späneschwein, die Schüsseln, Teller und die Wolken, und alles müsste mir dann folgen. Doch so folg ich hier jetzt im Stillen dem Eder um der Freundschaft willen. Die Kullerknödel sitzt nicht wert, dass man mich in die Schublade sperrt. Wer anderer Meinung ist, beweist, dass er nicht weiß, was Freundschaft heißt. Nun, diesem wirklich schlauen Gedicht gibt's nichts hinzuzufügen. Der Meister Eder hat noch einen sehr heiteren Abend verbracht. Und als er nach Hause kam und den Pumuckl schlafend in seiner Schaukel fand, war er ihm gar nicht mehr sehr böse, sondern nahm ihn ganz behutsam und legte ihn in sein kleines Pumuckl-Bett. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, auf Wiederhören beim nächsten Mal.